und rühren mein Auto an. Ja, aber irgendwas muss ich doch tun. Wir können doch nicht bis an unser Lebensende hier stehen. Also mein Auto hängt draußen im Schlagloch fest. Mit dem kann ich nicht fahren. Wenn ich zu Fuß in die Stadt gehe und zurück, brauche ich eine Stunde. Ja, soll ich Sie beiden hier so lange alleine lassen? Nein. Nehmen Sie Ihre Frau Winkler ruhig wieder mit. Ich lege keinen Wert auf ungebetene Gäste. Sie darf sich auch gerne meinen Mantel nehmen. Also passen Sie auf. Ich mache jetzt einen anderen Vorschlag. Sie holen jetzt das Kind runter und wir alle fahren zusammen zur Polizei. Ich denke ja gar nicht daran. Ein dümmerer Vorschlag fällt Ihnen wohl nicht ein, was? Jetzt war ich nah daran, Ihnen Ihre Geschichte zu glauben. Aber da musste ja noch ein Haken sein. Sie dringen hier einfach ein, stehlen wollen Sie angeblich nicht. Stattdessen behaupten Sie, die da sei ich. Und jetzt erwarten Sie von mir, dass ich mein Kind hole, mit Ihnen und Ihrer sauberen Begleiterin in mein Auto steige und dann... Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Was wollen Sie von mir? Ich will nur wissen, wer Sie sind und wer sie ist. Und im Gegensatz zu Ihnen beiden kann ich mich ausweisen. So, hier, mein Name ist Weber, hier ist mein Ausweis, hier ist mein Führerschein, hier ist die Karte von meiner Firma, bitte sehr. Also ich arbeite oft für die Polizei und die haben mich gerufen. Also ich habe nur getan, was die Polizei mir gesagt hat. Also Sie hatten ja genug Zeit, die Papiere aus der Tasche da verschwinden zu lassen, ja? Aber das ist doch Wahnsinn! Warum soll ich denn meine Papiere verschwinden lassen? Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich war der Überzeugung, ich hätte sie eingesteckt, aber vielleicht habe ich es vergessen in der Eile. Dann liegen sie vermutlich im Schubfach im Schränkchen da hinter Ihnen. Sehen Sie noch mal nach! Hier ist auch keine Brieftasche. Dann hat man sie mir vielleicht gestohlen. Aber mir hat niemand das Auto gestohlen. Es stimmt, was Sie eben sagten. Ich habe den Schlüssel stecken lassen und bin rasch noch einmal zurückgelaufen, weil meine Schwiegermutter etwas vergessen hat. Ich weiß nicht, woher Sie das wissen. Vermutlich von ihr, aber dann weiß ich nicht, woher sie es weiß. Sie muss mich beobachtet haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Mein Gott, ich bin doch nicht verrückt! Also wenn Sie schon keine Papiere haben, was ist denn mit Fotos? Was denn für Fotos? Ja, es muss doch Fotos hier im Haus geben. Zeigen Sie mir zum Beispiel Ihr Hochzeitsbild oder sowas. Und wir verschwinden auf der Stelle. Tut mir leid, mit Fotos kann ich zurzeit nicht dienen. Wir sind erst vor knapp 2 Wochen hier eingezogen und haben uns zuerst einmal um die Renovierung des Cafés gekümmert. Das soll schließlich unsere Existenz werden. Das Private hat Zeit. Es sind noch nicht alle Kisten ausgepackt und ich werde jetzt bestimmt nicht nach Fotoalben suchen. Ich bleibe hier stehen. Und wenn Sie an mir vorbei wollen, wird Ihnen das schlecht bekommen. Ich kann beweisen, dass dies hier mein Haus ist. Gehen Sie in die Küche, schließen Sie die Tür hinter sich bis auf einen Spalt. Wie bitte? Na los, gehen Sie! Ja, und jetzt? Öffnen Sie die Schränke! Zuerst die oberen, auf der linken Seite. Im ersten Schrank steht ein Kaffeeservice. Die Tassen haben ein blaues Blumenmuster und stehen vorne. Die Teller gleich dahinter. Stimmt. Ja. Im zweiten Schrank über dem Herd stehen Gewürze. Da stehen auch Sachen für das Baby. Na los, sehen Sie nach. Haben Sie es? Im Schrank daneben stehen Suppenteller. Ja, stimmt. Ach mein Gott, es bringt doch nichts. Sie haben Zeit genug gehabt, sich hier umzusehen. Ja, das mag sein, aus Ihrer Sicht. Aber jetzt versuchen Sie das Gleiche mit Ihrer Begleiterin. Gehen Sie ins Wohnzimmer? Dann soll sie Ihnen sagen, was an welcher Stelle im Schrank steht. Das kann ich nicht. Das kann ich doch nicht. Meine Schwiegermutter hat den Schrank im Wohnzimmer eingeräumt. Sie meinte eben im Bahnhof noch, es würde bestimmt eine Woche dauern, ehe ich alles wiedergefunden habe. Das ist ja wirklich zum Schreien! Meine Schwiegermutter hat den Schrank tatsächlich eingeräumt und sie hat eben im Bahnhofsrestaurant genau das zu mir gesagt. Aber ich weiß trotzdem, wo die meisten Sachen stehen. Los, schauen Sie nach. Die Gläser sind oben im oberen Schrankfach, ganz rechts. Ganz links liegen die Versicherungsunterlagen. Ich glaube, unten... Jetzt halten Sie den Mund. Sie hatten genug Zeit, sich die Schränke anzusehen und es wird wohl das Erste gewesen sein, was Sie hier getan haben. So, jetzt sind Sie an der Reihe. Kommen Sie, Frau Winkler. Machen Sie wenigstens einen Versuch. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht auf einen Schrank konzentrieren, wenn ich nicht weiß, wie es meinem Baby geht. Hören Sie denn nicht, wie es weint? sein eigenes Baby nicht so lange weinen lassen? Welche Mutter kann denn?